das? Das kam aus der Villa dort. Da oben am Fenster geht das Licht an. Am nächsten Tag trieb die Neugier die fünf Freunde wieder in den Weinkeller. Als sie sich bei den Regalen umsahen, hörten sie plötzlich ein Geräusch hinter sich. Dorothy, was hast du dir dabei gedacht? Wie oft haben wir besprochen, wie ein erwachsener Mensch über die Straße geht? Aber Daddy, es ist wahr. Er hat eine richtige weiße Knochenhand und einen Totenschädel. Schluss jetzt, Dorothy. Hör zu. Es gibt Menschen, die atmen, essen und spazieren gehen. Und es gibt sogenannte Knochengerippe. Die stehen bei euch in der Schule im Biologiesaal herum. Aber lebendige Menschen mit einem Totenschädel und einer Knochenhand, die dir freundlicherweise im Supermarkt auch noch die Tür aufhalten, die kann es nicht geben. Verstehst du das? Glaub mir doch, Daddy. Was fummelst du denn da immer in deiner Hüfte herum? Hast du dich verletzt? Nein, Mama. Ich habe hier nur so ein komisches Gefühl. Dann zieh mal deine Mantel aus. Greif das nicht, George. Dori ist doch sonst immer so vernünftig gewesen. Daddy, guck doch mal, was ich hier an der Hüfte habe. George! Was ist das denn? George! Das ist ihr Hüftknochen. Aber sie konnte den Griff nicht lösen. Oh. Oh nein, was soll denn das? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Um Punkt 12 Uhr muss ihr Blut im Erdreich versickert sein. Nein, lassen Sie das! Nein! Der unheimliche Fahrgast hatte den Wagen sofort verlassen, die Fahrertür geöffnet und fing das aus der Wunde strömende Blut seines Opfers mit der alten, verbeulten Messinggießkanne auf, deren Henkel er nicht ohne Grund entfernt hat. Als die Untoten die Dachse erreicht hatten, mit der Leibold gekommen war, stoppte Burger den Zug. Leiche der Frau aus dem Wagen! Gierig stürzten sich die Gerippe auf den Körper der Taxifahrerin und zerrten ihn aus dem Sicherheitsgurt. Die Leiche mit und folgt mir, denn ich weise euch den Weg ins Leichenlabyrinth. Charlie an Wagen 34, sag mal, Suse Haselmeier hat schon dreimal reklamiert. Du gib doch schon zu, dass du in einer Radarfalle getappt bist. Macabros hatte an diesem Tag wirklich schlechte Karten. Sein Liebesabenteuer war durch den Mann in Antonias Dusche erst einmal verschoben. So könnten seine Freunde im Zeltlager hören, was die Gauner miteinander besprachen. Er bückte sich, tat so, als müsse er seinen Schuh zubinden, und schob das kleine Abhörgerät unbemerkt zwischen zwei Kisten in der Nähe des Tisches, an dem Ringo und Glenn meistens saßen. Der Trick gelang und der Empfang war gut. Daniel, Tom und die fünf Freunde konnten nun hören, dass die beiden Männer ungeduldig auf einen gewissen Terence warteten. Und schon bald hörten sie, wie sich die Tür der alten Villa öffnete. We'll be right back. Todeseile rannten alle zu Daniels Auto zurück. Die Fahrt nach Hull dauerte fast eine Stunde. Für die fünf Freunde schien sich jede Minute unendlich lange hinzuziehen. Endlich kamen sie am Hafen an, stürzten aus dem Auto und rannten zum Gebäude der Hafenpolizei. Machen Sie bitte auf! Hallo, es ist dringend! Mr. Henderson, freut mich, Sie zu sehen. Sie können mich sehen. Ja, das macht das Gespräch gleich viel lockerer. Eine Menge Fragen haben wir. Beeilen Sie sich. Wir haben Zeit. Die Tatsache, dass ich wieder sichtbar bin, ist ein klares Indiz für den einsetzenden Tod. Also machen wir es kurz. Eigentlich dachte ich ja, Sie seien Opfer eines Verbrechens geworden. Aber wie es aussieht, sind Sie der Verbrecher. Brüderchen. Komm, Timmy. Okay. Versuchen wir es. Ja. Der Parkplatz war schnell erreicht. George gab Timmy ein T-Shirt von Charlie. Die Frage eindeutig mit Ja zu beantworten. Ja. Also folgen wir diesen Flecken. Aha. Der Luft kommt. Los. Die Spur der kleinen nassen Flecken. Schlüpfte keine 20 Zentimeter von ihm entfernt, an ihm vorbei ins Wohnzimmer, sodass die Knospen ihrer apfelrunden, herausragenden Brüste beinahe seinen linken Arm gestreift hätten. Kommen Sie, Monsieur Maurice. Ich mache Ihnen einen kleinen Drink zurecht und wir plaudern ein wenig. Plaudern? Ja, plaudern. Oder was hätten Sie denn gern? Ich weiß nicht. Was starren Sie mich denn so an? Gefalle ich Ihnen? Oh. Begehren Sie mich? Möchten Sie mich? und zerrte wie wild an ihrem linken Bein. Hilfe, ich sitze fest! Die Weiche hat meinen Fuß eingeklemmt! »1982, 14.12 Uhr, Ortszeit. Der etwa 65-jährige Wissenschaftler lebte zurückgezogen und von der Außenwelt abgeschirmt, seit ein paar Jahren auf einem alten Landsitz in der Nähe von Bristol. Merkwürdigerweise war es selbst den hochmodernen Großcomputern der PSA, von den Agenten liebevoll Big Wilma und The Clever Sophie genannt, nicht gelungen, den Werdegang des Wissenschaftlers zu rekonstruieren. Seinen eigenen Angaben zufolge hatte er die meiste Zeit seines Lebens in Indien und Palästina verbracht.